Gott, da steht deine Festung, so weiß wie Schnee. Man nennt sie Walhall, auf einem Felsen ruht sie, fallen wird sie nie. Voller Licht, aus göttlichen Schein, Kämpferseelen, komm hinein! Zu uns Heilen wurde sie erbaut, damit wir weiterleben. Schon, auch wenn alle drüber scherzen. Nach Tode, da steigt der Geist hoch in Odins Reich. Die Glut von Halla ist in meinen Adern. Ich werd den Tod. Legion, was denn euer Herz? Seid du die starke Legion?